Augenblick 16. Okay, ich bin bereit. Hallo, guten Tag. Guten Guten Tag. Abend. Ja, mein Name ist Ekrem Özvali. Ich bin auf der Station als Assistent tätig. Würde ich gerne heute mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand hilft mir ja. Ja, natürlich. Ich kümmere mich um Sie. Aber am Anfang benötige ich ein paar persönliche Daten, dann können wir schnell führen. Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Rainer Haas. Rainer Haas. Frau Haas, können Sie Herr, bitte. Herr. Herr. Rainer ist ein Mann. Ja. Können Sie bitte Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, der Vorname R-A-I-N-E-R, Ja. Rainer. Und Ja. der Familienname ist Haas, HAAS. Doppel-A-S. Okay. Vielen Dank. Rainer. Herr Haas, wie alt sind Sie? Ich bin 50. 50, okay. Wann genau sind Sie geboren? Am 19.04.76. 19. Nochmal, können Sie bitte. 19. April Ja. 76. Okay. Okay, vielen Dank. Wie groß sind Sie? 1,80 Meter. 1,80 Meter. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,80 Meter groß. Ja, wie viel wiegen Sie? Ich wiege 91 Kilo. 91. Vielen Dank für die Information. Herr Haas, was wünschen Sie uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich kann mich seit gestern kaum bewegen. Ich habe solche Schmerzen im Rücken und also so im unteren Rückenbereich. Und das strahlt also das ganze rechte Bein darunter. Und ich habe heute Nacht also ganz schlecht geschlafen. Ich wusste nicht, wie ich liegen soll. Und schon gar nicht wusste ich, wie ich wieder aufstehen soll. Das war Ja. ganz schwierig. Und ja, also das sind wirklich heftigste Schmerzen und ich kann mich kaum rühren. Ja, ich verstehe Sie. Es tut mir sehr leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Herr Haas, ist Ihnen aufgefallen, gibt es eine bestimmte Ursache für die Ja, Schmerzen? ich habe viel im Garten gearbeitet und habe also ja so festsitzende Wurzeln aus dem Boden rausgezogen und also viel so in gebückter Haltung gearbeitet. Und ja, danach war es dann also ganz schlimm. Ja, haben Sie noch etwa schwer gehoben, oder? Ja, also ich habe vor allen Dingen so stark gezogen, ne? Ja, okay. Und sind die Schmerzen plötzlich oder langsam Nee, aufgetreten? Ja. das ging sofort eigentlich los. Ich habe das sofort gemerkt. Oh, das war jetzt zu viel. Und die sind aber immer schlimmer geworden, ehrlich gesagt. Ja, schlimmer, eben in der Zeit, mit der Zeit schlimmer Das schießt geworden. so richtig rein, ja. Okay. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Wie beschreiben Sie stechend, zum Beispiel stechend, brennend, ja, siechend? Vielleicht ziehend und brennend eigentlich nicht. Eher so ziehend und stechend, ja. Ziehend und stechend. Okay, vielen Dank. Darf ich fragen, Herr Haas, können Sie sich gut bewegen? Zum Beispiel Nee, laufen oder nein, so? also. Selbst das Laufen ist mir jetzt schwer gefallen und ich habe auch das Gefühl, dass das Bein so ein bisschen, ja, dass das so ein bisschen kribbelt, ne? Und Ja, eben. also ich habe wirklich das Gefühl, ich kann mich kaum bewegen. Kaum bewegen, ja, haben Sie schon im Gewebe. Okay. Wo ist die Kribbeln? Oder haben Sie noch Taubheitsgefühl? Also ich habe das vor allen Dingen in den Zehen am rechten Bein und so außen am rechten Bein entlang. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwann aus? Ja, die strahlen in das Bein raus, ja, sagte ich Und ja. das Bein Also über. bis nach unten hin eigentlich. Ja, ich meine in den Rücken oder Lenden. Ja, also ich denke mal, sie strahlen vom Rücken aus über den Po ins rechte Bein rein. Ja, Rücken. Herr Haas, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Wobei 0 kein Schmerzen, 10 sehr, sehr stärksten Schmerzen. Also, Wie das würden Sie sind das schon beschreiben? Schmerzen, die einem so die Tränen in die Augen schießen lassen. Ich würde sagen, 10 natürlich nicht, aber 8 wahrscheinlich schon, ja. 8. Okay, das tut mir sehr leid. Sie haben sehr starken Schmerzen. Ja, ich habe wirklich Ja. extreme Schmerzen, sonst wäre ich auch nicht ins Krankenhaus gekommen. Ja, Herr Haas, kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie ein Schmerzmittel? Ja, ich habe natürlich schon was genommen, aber das hat natürlich nicht geholfen. Haben Sie dagegen zu Hause ein Medikament Ja, eingenommen? ich habe Ibuprofen Ja, genommen. Ibuprofen. Wie viel Milligramm haben Sie Boah, Ibuprofen ich habe genommen? zweimal 600 genommen. Zweimal 100. Wie viel? 600. 600. Zweimal 600. Okay. Ja, aber das hat nicht wirklich was gebracht. Also ich Ja. kann mich trotzdem noch nicht rühren. Herr Haas, haben Sie eine ärztliche Rezept? Wie haben Sie diese Ibuprofen 600 Ach, die habe ich als genommen? Vorrat zu Hause. Ja, okay, aber bitte nehmen Sie nicht ohne ärztliche Rat Ja, Medikamente aber wenn Sie ein. solche Schmerzen haben, dann nimmt man natürlich Schmerzmittel. Waren Sie deswegen bei Ihrem Hausarzt Nein, oder? ich bin ja hierher Nein. gekommen. Ja, erstmal, okay. Okay, Herr Haas. Herr Haas, ist Ihnen aufgefallen, ist Ihr Bein geschwollenes oder gerötetes oder überwärmes Bein bemerkt? Nein, das Bein sieht ganz normal aus, würde ich sagen. Passt. Ich habe das jetzt nicht so genau angeguckt, aber ich würde sagen, das fühlt sich nur falsch an, aber es sieht, glaube ich, unauffällig aus. Ja, verstehe. Okay. Haben Sie noch andere irgendwelche Probleme? Möchten Sie etwas Na, dieses hinzufügen? Problem reicht mir vollkommen, ehrlich gesagt. Ja, und dann haben Sie Fieber? Fieber? Ja. Ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht fiebrig. Ja. Lachschweiß, Kaltschweiß oder so. Nein, nein, ich habe Rückenschmerzen Ja. und also ich denke schon, dass es von dieser Okay. Gartenarbeit kommt, ja. Okay. Haben noch irgendwelche Schluckprobleme oder Schmerzen oder Kloßgefühl im Hals? Im Hals? Ne, im Hals habe ich es nicht. Haben Sie Husten? Husten? Ja. Nö. Haben Sie noch Herzrasen, Herzklopfen, Atemnot oder Engegefühl? Nein, nein, ich habe nur diese Rückenschmerzen. Okay. Sie haben schon gesagt, seit gestern sind Sie nicht so gut schlafen. Nochmal bitte? Haben Sie gut geschlafen, oder? Natürlich nicht. Nein, das habe ich Ja. Ihnen auch gesagt. Ich konnte gar nicht schlafen, weil Ja, ich nicht wusste, wie ich liegen soll. ich habe das schon notiert und deswegen. Haben Sie noch Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Also im Augenblick habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich mich auf die Toilette setzen soll, weil das so weh tut. Aber ansonsten habe ich da eigentlich keine Probleme. Ja, okay. Wann war die letzte Kontrolle? Bitte Sie was? haben aktuell kein Problem. Nein, nein, ich habe kein Problem. Okay. In letzter Zeit haben Sie schon ungewollt ab- oder zugenommen? Nee, das Gewicht ist eigentlich immer ziemlich stabil. Also ich muss halt ein bisschen aufpassen. Ich bin Diabetiker, also schon von Ja. Kindheit an. Und deswegen Diabetiker. ist eigentlich mein Gewicht immer stabil, weil ich versuche, vernünftig das im Ge Gleichgewicht zu Okay. halten. Sie haben Diabetes mellitus Typ 1 oder 2, Typ 1 habe ich gesagt, Schilddrüsen. als, seit der Kindheit. Ja, okay, Typ 1. Nehmen Sie Insulin? Ja, ich habe so eine Insulinpumpe. Ja, beim Insulinpumpe. Aus Kindheit, seit Kindheit. Ja. Okay. Gibt es irgendwelche andere chronische Erkrankung? Ja, das, Ihnen was jeder bekannt? hat, so, wenn er ein bisschen älter ist, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und auch, ja, schon eine ganze Weile erhöhte Blutfettwerte. Dann nehme ich aber ein Statin am Abend und gegen den Blutdruck nehme ich Mikades. Statin am Abend. Wie viel Milligramm wissen Sie? Das ist Atorvastatin, das ist ein Zehner, den nehme ich abends. Okay. Und Insulinpumpe, noch andere Medikament. Ja, wie gesagt, Mikades Insulinpumpe. und dann Ja. nehme ich noch Thebonin. Ja, Und Pumpe. zwar habe ich seit, ja, ich hatte vor anderthalb Jahren oder ja, so, ja, anderthalb Jahre ist das her, hatte ich einen Hörsturz. Und da ist mir Hörsturm. ein Tinnitus geblieben. Ja, Und Hörsturm. deswegen nehme ich das Thebonin. Tivonin. Nehmen Sie Tivonin. Wie viel Milligramm wissen Sie? Das ist Thebonin 120. 120. Okay. Nehmen Sie dagegen oder welche Medikament nehmen Sie gegen Blutdruck? Mikades. Mikaz. Okay, ich habe das nicht verstanden. Okay, vielen Dank. Wie viel Milligramm? Ja, das ist Mikades Plus heißt das, 40 zu 12,5. Dann nehme ich morgens und abends eine. 40. Können Sie bitte die Dosierung wiederholen? 40 zu 12,5. Ja, 12,5. Eine morgens, eine Ja, yeah. abends. Okay. Ich verstehe, okay. Gibt es noch irgendwelche Erkrankungen bei Naja, Ihnen das reicht mir auch bekannt? völlig. Und Tinnitus, Ohrgeräusche. Wurden Sie schon mal operiert, Herr Hass? Nee, tatsächlich noch nie. Okay. Haben Sie noch eine bekannte Allergie? Ja, ich bin allergisch auf Amoxicillin Amoxicillin. und dann bin ich auch allergisch, wenn im Frühling die Haselnüsse blühen, also dieser Pollenstaub, da kriege ich also so geschwollene Nase und so Schnupfen und Tränen in die Augen, ne? Okay. Herr Haas, rauchen Sie? Also man kann das eigentlich nicht Rauchen nennen. Ich rauche eigentlich immer nur aus Gesellschaft mit meinen Kollegen zusammen. Ja. Wenn die zur Pause rausgehen, das sind so, ja, drei Zigaretten am Tag oder so. Aber mehr, also ich bin eigentlich kein richtiger Raucher. Okay. Seit wann haben Sie Zigaretten geraucht? Ja, wann habe ich mit dieser Stelle angefangen? Damit ging das nämlich los. Ja, das ist 15 Jahre her. Okay. Trinken Sie Alkohol, Herr Haas? Ja, also ich trinke eigentlich gerne abends ein Glas Wein. Jeden Abend? Ja, so ziemlich. Und wenn es mal was zu feiern gibt, trinkt man auch mal ein Glas mehr oder ja, oder ein Glas Sekt oder so. Aber eben normalerweise eigentlich abends gerne ein Glas Wein. Ja, aber es wäre besser, wenn Sie mit dem Rauchen und Alkoholkonsum reduzieren oder aufhören. Ne, das hilft mir aber jetzt auch nichts bei meinen Rückenschmerzen, ehrlich gesagt. Ja, vielen Dank, Sie haben recht. Nur eine Empfehlung. Und nehmen Sie Drogen schon einmal? Och Gott, ja, in meinen wilden Zeiten in der Jugend habe ich mal hier Marihuana probiert und habe mal ein bisschen was geraucht, aber das Ja, ist schon gut. lange her. Herr Haus, sind Ihre Eltern gesund? Ja, so ziemlich. Also mein Vater, der hat so Hüftprobleme und also der hat noch keine neue Hüfte, aber das wird wahrscheinlich irgendwann mal fällig werden, wenn man Ja. das im Alter noch macht. Und meine Mutter, die hat so ein bisschen Augenprobleme, dass sie so die Makula ist schlecht und also die muss halt regelmäßig zur augenärztlichen Behandlung. Makula, okay. Haben Sie Geschwister? Nein, ich war Einzelkind. Okay. Herr Haas, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Kinder, die sind aber jetzt schon relativ groß. Relativ groß. Ist sie gesund? Sind sie gesund? Ja, Ja. die sind schon gesund, ja. Schon gesund, ja. Heute gesund. Und wollen Sie mit Ihrem Mann zusammen? Mit meiner Frau, ich bin ein Mann. Die, Da, also die Kinder wohnen auch noch zu Hause, aber die sind also schon relativ groß, ne? okay. Was machen Sie beruflich, Ich Herr bin Ingenieur. Ingenieur? Bei welcher Branche arbeiten Sie? In der also, ja, ich bin in so für Schienenfahrzeuge bin ich in einer Firma. Leiden Sie unter Stress beim Arbeiten oder gibt es Ja, ein... natürlich, bei der Arbeit hat man immer Stress. Okay. Okay, Herr Hass. Herr Hass, möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, also ich möchte jetzt natürlich nur wissen, was da los ist mit meinem Rücken und ja auch natürlich, wann ich wieder vernünftig arbeiten kann, ne? Okay. Okay, Herr Hass. Ich bin mit meinen Fragen fertig. Ich habe den Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Oh, das wäre ja doof. Aber ist nicht so schlimm. Das ist nur eine Vermutung. Um meine Diagnose zu bestätigen, brauchen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Ja, als erstes werde ich die körperliche Untersuchung, dann etwas Blut abnehmen und ein Röntgen, Lärmröntgen, Beinröntgen, zwei Ebenen und einen MRT, Ja, Lärmbereich okay, was Messung. kann man denn beim Röntgen überhaupt sehen? Ja, wir brauchen noch einen MRT. Aber deswegen frage ich ja, muss man dann überhaupt auch noch Röntgen, wenn man sowieso ein MRT macht? Ja, okay. Und anschließend werde ich einen orthopädischen Konsil anfordern für Sie. Okay. Ja, sobald Ihre Ergebnisse vorliegen, ich bespreche mit meinem Oberarzt und dann komme ich Ihnen zurück und erzähle Ihnen alles Wie schrittweise. es weitergeht. Ja, ich will natürlich auch wissen, was man dagegen tun kann, ist ja klar, ne? Ja, okay. Wir sollen ein paar Stunden hier bleiben. Ja, ich komme gleich. Vielen Dank. Gut, ja. Möchte jemand von den Kolleginnen und Kollegen noch zusätzliche Fragen stellen? Haben Sie früher ähnliche Beschwerden oder das Ah. ist das erste Mal? Ja, also ich habe das eigentlich jetzt schon seit ein paar Monaten, dass immer dann, wenn ich viel im Garten gearbeitet habe, dass ich dann ein bisschen so also Rückenschmerzen hatte, aber nicht so krass wie jetzt. Also das war längst nicht so schlimm. Deswegen haben Sie Ihr Hausarzt früher besucht? Nein, nein, also das war Liegen nie Sie so schlimm. Das ist immer wieder so von alleine weggegangen. Dann habe ich mir so ein immer? bisschen Wärme, was, also abends eine Wärmflasche im Bett oder so, dann ist es eigentlich nach ein paar Tagen wieder gut gewesen. Aber jetzt ist es halt wirklich viel heftiger. Dankeschön. Ja. Ja, in guter Zeit. Gott sei Dank, vielen Dank. Und ich brauche ein paar Stunden, ein oder zwei Ja, Minuten. klar, alles gut. Vielen Vielleicht Dank. möchte doch jemand irgendwas fragen. Guten Abend. Hallo. Ja, ich habe eine neue Patientin, einen neuen Patienten aufgenommen. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte Ihnen ihn vorstellen. Ja, gerne. Wen haben Sie gesehen? Okay. Es geht um Rainer Haas, 50-jähriger Patienten, 19.05.1906, geboren am 19. 4. 1976 geboren und 1,80 Meter groß und 91 Kilo. Schwer. Ja, ein bisschen übergewichtig. Herr Haas stellte sich heute bei uns seit gestern plötzlich aufgetretene rechtzeitige Beinschmerzen vor. Laut Angaben der Patienten sind die Schmerzen nach der eine schwere Hebel nach der Heben eines schwere Kübels plötzlich aufgetreten. Die Schmerzen strahlen Beine und in den Rücken, in den Bein und in den Rücken. Er berichtete, dass die Schmerzen sichen und stechen sind. Und seit gestern Abend der Patienten kann nicht bewegen, kann nicht sich bewegen. Und Schmerzintensität liegt bei 8 von 10. Oh ja. Ja. Begleitende Klang über schmerzbedingte Dysomnie seit gestern Abend. Bei der die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf Schlafstörung. Bei der Vorerkrankung Anamnese ergaben sich einen Diabetes mellitus Typ 1 seit Kindheit. Wurde mit Insulinpumpe behandelt und eine arterielle Hypertonie wurde mit Mikardis behandelt. Hypercholesterinämie dagegen nimmt er Statin, 10 Milligramm, und eine bekannte Tinnitus. Theonin 120 eingenommen hatte. Voroperation Anamnese ist unauffällig. Bei der Allergie Anamnese, er hatte eine bekannte gegen Amoxicillin und Pollenallergie. Bei Exposition reagiert er geschwollene und Heuschnupfen. Und bei der Noxon-Anamnese erwähnte sie seit 15 Jahren täglich 3 Zigaretten und Alkoholkonsum jeden Abend ein Glas Wein. Drogenkonsum wurde als Jugendliche einmal Marihuana beat, aktuell nicht. Die familiäre Anamnese ergab eine Hüftprobleme beim Vater und Augenprobleme bei der Mutter. Er ist verheiratet, er hat 2 Kinder, beide sind gesund. Er ist wohnt mit ihrer Familie. Seiner Familie. Wohnt mit seiner Familie zusammen. Er ist Ingenieur. Ingenieur und leidet unter Arbeitsbelastung. Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Diskusprolapsus. In welcher Höhe? Meine Meinung ist L4 und 5. Gut. Und was könnte es differenzialdiagnostisch sein? Ja, differenziell diagnostisch kommen in eine Lumbalgie und eine Spondyloarthrose in Betracht. Was machen Sie diagnostisch mit dem Ja, Patienten? diagnostisch, ich werde Ihnen vorerst körperlich untersuchen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Neurologische Untersuchung ist sehr wichtig. Ja, was machen Sie da speziell? Losek-Test, Babinski, Motor-Nerven-Untersuchung, Nochmal was? Motonerven. Motorische Nerven. Ja, motorische Nerv Ja, okay. Untersuchung, ja, und sensoriell Nerv Untersuchung. Sensible Nerven. Ja, sensibel. Ja, gut. Sie haben erwähnt, neurologische Untersuchungen. Sagen Sie noch mal, welche beiden Zeichen Sie checken? Können Sie mir bitte helfen? Ich sage Sie als General, ja. Reicht dem Bein? haben gesagt, ich glaube, Sie haben Lasik gesagt, ne? Ja, Lasek. Ja, genau. Und dann gibt es noch einen. Lasek und zum Beispiel Babinski. Babinski Ja. ist, ja, und was noch? Kernig gibt es noch. Kernisch. Ne? Ja. Okay, Vielen Dank. gut. Das sind diese Nervendehnungsschmerzen, Ja. ne? Ja, gut. Und worauf achten Sie noch? Achte ich darauf bei der Untersuchung oder Bei der Untersuchung. bei der Untersuchung Reflexuntersuchung ist sehr wichtig, Bitte wenn was? Ja, Reflexuntersuchung klar. Also jetzt aber außerhalb Reflex, der neurologischen Untersuchung, worauf achten Sie, wenn Sie den Patienten körperlich untersuchen? Ich habe mir nicht eingefallen. Naja, Sie haben den Patienten ja zum Beispiel gefragt, ob die Haut anders aussieht, ob das Bein geschwollen ist, ob das Bein gerötet ist. Und das muss man natürlich nochmal verifizieren im Vergleich, ne? Natürlich periferik arteriell Verschlusskrankheit oder so, ja natürlich müssen wir bei der Untersuchung ausschließen. Aber bei der Anamnese hat meinem Patienten ähnliche Beschwerde nicht gesagt. Nee, nee, aber trotzdem muss man das ja überprüfen, ob das richtig ist, ne? Aber natürlich, ja, können wir Gut, was machen Sie noch mit Ihrem Patienten? dann Blut abnehmen, irgendwelche Blutbild, HEPA und Leber- und Nierenwerte und Entzündungswerte und seropositiv Antikor, etwas Rheumatest. Das wäre auch noch interessant, ja. Und ich meine, da ist ja Diabetiker, vielleicht sollte man die Zuckerwerte auch noch mal so ein bisschen Ja, mitbestimmen, natürlich. ne? Zuckerwerte, Hämoglobin A1C. HbA1c, genau, ja. Natürlich, der Patient hat eine Hypercholesterinämie. Könnte man noch Deswegen die Blutfettwerte, ja, wobei das jetzt ja. wahrscheinlich mit der Diagnostik ja nicht so viel Exakt. zu tun hat, ne? Gut. Totalcholesterin Gut, was machen Sie weiter diagnostisch? Weiter diagnostisch, ich möchte noch einen Bildgebendeverfahren als Ja, ein mäßig. bildgebendes Verfahren, ja. Bei der Anamnese einen Röntgen zwei Ebenen Mit als welcher Fragestellung? mit Entschuldigung, können Mit Sie welcher Fragestellung? Was schreiben Sie auf Ihren Röntgenschein drauf? ich möchte einen Bein, zwei Ebenen und einen Lendenröntgen, Ja, was anterior. fragen Sie? Was sollen die checken? Was sollen die prüfen, die Radiologen? Radiologen, ich Was verstehe. kann man im Röntgenbild sehen? Zum Beispiel Arthrose, Also Degeneration. knöcherne Veränderungen könnte man sehen und natürlich eine Fraktur. Fraktur oder Ne? Oder ja, Degeneration. gut. Und aber für Ihre Hauptverdachtsdiagnose brauchen Sie was für ein Verfahren? Möchte ich einen MRT. Genau. Damit man sehen kann, ob da tatsächlich die Bandscheibe eingeklemmt ist, ne? Eine Gut. feste Diagnose zu stellen. Ja, was wäre denn die Therapie, wenn Ihre Diagnose tatsächlich richtig ist? Ich werde auf diese Patient sollte ambulant behandelt. Ich empfehle ihm Analgetika, Muskelrelaxant und Muskelrelaxant und Physiotherapie. Und Patientenschulung natürlich. Bitte und was? Patientenschulung, zum Beispiel Patientenschulung, in welcher Hinsicht? Lebensstilveränderung, zum Beispiel der Patient ein bisschen übergewichtig, 91 Kilo, zum Beispiel eine Diätassistenz empfehlen könnte, und regelmäßig Sport treiben, Ah ja, okay. gesunde Ernährung und regelmäßig bewegen. Ja, okay, gut. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin gespannt, was rauskommt, ob der Patient tatsächlich dann einen Prolaps hat. Aber wenn der wirklich einen Prolaps hat und nicht nur, was weiß ich, eine kleine Irritation. Geht er von alleine zurück? Nach der körperlichen Untersuchung kann ich eine Entscheidung treffen. Okay, Noch ja, okay, nicht. gut. Ja, aber also ich denke mal, wenn tatsächlich ein Prolaps ist, der geht auch nicht von alleine zurück. Ja, okay. Ich werde auf jeden Fall Stationen aufnehmen. Ja. Wenn sich das bestätigt. Ja, na gut, okay, gut. Ja, jetzt kommen wir schon zur Manöverkritik. Sie haben sehr schön systematisch gefragt und haben sehr nett den Patienten immer mit Namen angesprochen. Das ist mir positiv aufgefallen. Und ich musste nur ein bisschen grinsen. Offensichtlich kennen Sie den Fall, denn ich hab ja gar nicht gesagt, dass der schwer gehoben hat, sondern ich habe gesagt, der hat schwer gezogen. Aber im Arzt-Arzt-Gespräch haben Sie genau das wiedergegeben, was Sie von dem Fall wissen, nämlich dass der einen schweren Blumenpott hochgehoben hat. Hat der hier aber gar nicht gesagt. Ich kann nur so viel sagen. Ich war heute selber in meinem Garten, ja, und habe auch wieder so kleine Wurzeln rausgezogen, also so kleine Bäumchen, die so gerade Ja. festwachsen. Und es ist so mörderisch, wie man ziehen muss, damit der Kram rauskommt. Und also es ist, man hat immer das Gefühl, einer kommt jetzt, die Wurzel oder ich. Ja, ja, also. Er hat es nicht gesagt, aber Sie haben das wiedergegeben, weil Sie den Fall kennen. Ist natürlich gemein. Es ist ja auch ein klassischer Düsseldorfer Fall natürlich, ne? Ja, am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt und Sie haben schon gesagt, etwas schweres sehen und sowas. Und am Anfang kann ich nicht so gut verstanden. Deswegen. Ja, naja, gut. Also jedenfalls haben Sie den Blumenpott auch noch untergebracht. Ja, gut. Ja, in dem Augenblick, wo der Patient, haben Sie gemerkt, der wurde so ein bisschen unwillig, ne? Der wurde so ein bisschen unwillig, als Sie lauter Sachen gefragt haben, die eigentlich so in die organische Krankheit reingehören, ja? Das hat dem nicht so gepasst. Und das haben Sie, der hat ja mehrfach gesagt, habe ich Ihnen doch schon gesagt, und ich habe Rückenschmerzen, nichts anderes. Ne? Dann sollten Sie zumindest da so ein bisschen drauf eingehen und sagen, ich weiß, dass Ihnen das komisch vorkommt, aber wir müssen ausschließen. Ne? Denn ich meine, es gäbe ja auch noch eine relativ dramatische andere Differentialdiagnose. Das wäre eine Metastasenbildung in der Wirbelsäule. Und dann jetzt praktisch eine spontane Verschlechterung durch diese Gartenarbeit, wenn der eine B-Symptomatik zeigen würde. Ja, hat er ja nicht. Aber wenn der jetzt gesagt hätte, ja, mir geht es schon seit einer ganzen Weile schlecht und ich hab immer so leichtes Fieber und abgenommen habe ich auch und nachts schwitzig, ja, dann würde man natürlich sagen, oh, was ist da mit der Wirbelsäule los? Müssen wir mal gucken, ne? Ja, also. Ich weiß, dass Sie immer diesen ganzen Fragenkatalog abfragen müssen auch in dieser Prüfungssituation. Aber wenn der Patient dann so unwillig reagiert, wie ich das gerade Ja. gemacht habe, sollten Sie das so ein bisschen glätten, ja, und sollten es dann sagen. Was mir aufgefallen ist, dass Sie ja, also die Fragen waren sehr, sehr systematisch, was mich ein bisschen genervt hat als Patient wiederum. Die zwei, drei Zigaretten und das eine Glas Wein, das bringt den Mann wahrscheinlich nicht um. Und das hat wahrscheinlich jetzt mit seiner akuten Erkrankung nicht viel zu tun. Und da würde ich mir das auch verkneifen, den darauf anzusprechen, sie sollten aber keinen Ja. Alkohol trinken und sie sollten aber nicht rauchen, ja. Das will der in dem Augenblick echt nicht hören. Der hat Schmerzen bei 8 von 10. Das ist schon ziemlich knackig, ja. Da geht es dem wirklich nicht so gut. Der kann sich kaum rühren. Und ja, der hat wahrscheinlich gerade keine Lust, sich auch noch das Glas Wein am Abend verbieten zu lassen. Ja. Also ja, es ist tatsächlich so, dass man da sagen muss, selbst wenn der 10 Zigaretten geraucht hätte, ja, dann sollte man vielleicht sagen, ja, übers Rauchen sollten wir bei anderer Gelegenheit nochmal sprechen. Jetzt kümmern wir uns mal, ne, um ihre Schmerzen. So. Ja, zuerst Gut. habe ich das gesagt und ich dachte, das wäre nicht so gut. Reis Ja, bitte nicht natürlich, so es ist viel nie gut, und wenn man ja, Alkohol am trinkt und wenn Abend man ein raucht. Gläser Wein nicht so viel. Ja, deswegen. Ja, also inzwischen weiß man, dass jedes Glas Alkohol schlecht ist, ja. Ist also kein Geheimnis, aber es ist tatsächlich ja hier gerade in Deutschland ist es eine absolut sozial anerkannte Droge und es wird eben massenhaft konsumiert. Das ist einfach so. Ne? Ja, da waren Sie eigentlich durchgehend sprachlich, waren Sie auch relativ sicher, als der Patient so ein bisschen nachgefragt hat, sind Sie da nicht drauf eingegangen eigentlich? Der hat ja gesagt, ja, was kann man denn dagegen tun und so? Und haben Sie aber eigentlich nicht viel gesagt. Sie haben nur gesagt, ich vermute, dass Sie einen Bandscheibenvorfall haben. Aber Näheres kann ich Ihnen erst sagen, wenn es soweit ist. Ne? Gut. Dann im Arzt-Arzt-Gespräch, das ist natürlich immer der kritischere Bereich, ist ganz klar. Da ist mir aufgefallen, dass Sie mit den Zahlen so ein bisschen Probleme hatten. Das kam sehr langsam, sehr vorsichtig. Also der 50-jährige Patient, das lief noch. Aber dann geboren am 19.05. haben sie erst gesagt. Und dann am 19.04.76 war dann richtig, aber das kam sehr, sehr langsam. Und bei einer Größe von 1,80 Meter wiegt er 91 Kilo oder das Gewicht gibt er mit 91 Kilo an, bei einer Körpergröße von 1,80 Meter, ja. Gut, dann war das witzig, dass Sie gesagt haben, irgendwie der Patient stellt, jetzt muss ich überlegen, ob ich das richtig hinkriege, stellt sich seit gestern Abend bestehende Schmerzen im LWS-Bereich, die ausstrahlen bei uns vor. So. Das Entscheidende wegen, das haben Sie vorsichtshalber mal weggelassen. Und das ist ja das, was immer grammatikalisch die Schwierigkeiten nach sich zieht. Also, er stellt sich wegen plötzlich aufgetretener, einschießender Lendenwirbelschmerzen vor. Die Schmerzen strahlen ins rechte Bein aus. Volle Beinlänge und er ist eingeschränkt beweglich und er gibt Parästhesien an. Na? Gut. Dann, ja, muss ich gucken, ob ich das richtig sage. Boah, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Genau, ja. Die Vorerkrankung haben Sie genannt und haben dann gesagt, der Diabetes mellitus wurde behandelt mit einer Insulinpumpe. Nee, der wird immer noch behandelt. Ja, das muss uns Präsens nehmen. Ne? Das ist Gegenwart. Er wird behandelt, nicht Vergangenheit. Genauso wie das Statin, was er eben auch nimmt. Das wurde nicht, ne, behandelt, sondern wird immer noch behandelt. Oder Mikardis oder Atorvastatin. Bei einem haben sie dann sehr elegant gesagt, wogegen er das und das einnimmt. Ja? Das war dann richtig, aber es wird aktuell behandelt mit. Oder gegen den erhöhten Blutdruck nimmt er regelmäßig. Ne? Das kann man auch sagen. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass Sie so ein bisschen schematisch das sagen, ja, die Noxenanamnese, die Familienanamnese, die Sozialanamnese haben sie so ein bisschen abgehakt, sage ich mal, im Arzt-Arzt-Gespräch. Das kann man auch ein bisschen eleganter formulieren, ja, dass man eben sagt, auf die Frage nach familiären Vorerkrankungen gab der Patient das und das an. Die Augenprobleme hätte man, meine ich, ruhig ein bisschen exakter definieren können. Er hat ja gesagt, die hat eine Makuladegeneration. Gut, aber ja. Und die Familienanamnese war dann auch klar. Verheiratet, zwei Kinder, beide gesund. Jawohl. Dann. Ja, Verdachtsdiagnose, klar, Diskusprolaps war schon klar. Ja, was nicht gekommen ist, Sie haben die Lasik- und Kernigzeichen und neurologische Tests und sowas haben Sie erwähnt. Was Sie nicht gesagt haben, Druckschmerz, Klopfschmerz über der Wirbelsäule. Das müsste man tatsächlich checken, ne? Also Sie gucken ja praktisch am Ort des Geschehens, wo Sie was vermuten. Und das Bein ist ja eigentlich nur Erfüllungsorgan. Ja, wo das hin ausstrahlt, weil da eben der entsprechende Nerv bedient wird, ja. Und das sollte man auf alle Fälle sagen, Klopfschmerz, Druckschmerz über der Wirbelsäule. Und ja, wichtig eben, wenn man röntgt, muss man dazu sagen, warum will man röntgen? Zum Frakturausschluss. Ne, das muss man hinschreiben. Ne? Und dann Therapie war genau Schmerzmittel, Muskelrelaxanz. Und dann habe ich hier noch als Angabe, dass man unter CT-Kontrolle eine paravertebrale Blockade machen könnte. Ne? Aber Sie haben natürlich auch sehr, sehr elegant gesagt, dann werde ich ein orthopädisches Konsil veranlassen. Ja, na klar, die Baustelle gibt man natürlich weiter, den Patienten behandeln Sie selber nicht weiter, ja. Gut, ja, dann, ja, sprachlich machen Sie so ein paar Fehler noch, aber ich denke mal, das hält sich in Grenzen. Wenn es ganz schlimm war, habe ich direkt korrigiert. Das haben Sie vielleicht gemerkt. Ich kann mir das immer gar nicht alles merken, was dann so an sprachlichen Varianten ist. Was mir eben aufgefallen ist, ist dieses falsche Zeit, ne, wurde behandelt, sondern wird behandelt. Und dann im entscheidenden ersten Satz das Wegen. Das sollten Sie nicht vergessen. Er stellte sich wegen bei uns vor. Ne? Oder man kann das auch, denke ich, ohne Not so machen. Er stellte sich bei uns vor wegen und dann, aber der Genitiv. Ne? Nach wegen muss der Genitiv. Es ist sonst unerträglich. Ja, gut. Vielen Dank. Ja. Haben wir wieder viel gearbeitet heute Abend? Sie waren sehr pünktlich fertig mit der Anamnese. Beim Arzt-Arzt-Gespräch habe ich jetzt nicht so genau geguckt, aber ich glaube, da waren Sie auch ziemlich gut in der Zeit. Das war mit 20 Minuten so relativ exakt. Ne? Also zeitlich sind Sie gut dabei. Ja, dann ist jetzt schon wieder kurz vor dem Wochenende. Ich wünsche Ihnen allen einen netten Abend, ein gutes Wochenende und ja, ich freue mich, wenn am Dienstag jemand Zeit und Lust hat, wieder mitzumachen. Dann sehen wir uns gerne wieder am Dienstag und nächste Woche bin ich dann also auch Dienstag und Donnerstag da. Ne? Okay. Gut, für heute schönen Abend. Vielen Dank für Schönen Ihre Abend. Mitarbeit und tschüss. Danke für alles. Ciao.